Die Krankenversicherungen hingegen sprechen von seriösen Kalkulationen. Australien kommt nicht zur Ruhe. Am Wochenende werden im Südosten des Landes Temperaturen von bis zu 47 Grad erwartet. Die rund 70.000 Feuerwehrleute und Freiwilligen kämpfen gegen mehr als 100 Brände. Mehrere Feuer sind außer Kontrolle. Amerikaner sterben deutlich früher als Menschen in anderen westlichen Ländern. Laut einer Studie sind daran auch die Millionen Waffen im Land schuld. Die Amerikaner liegen demnach bei fast allen Indikatoren, die bei der Lebenserwartung eine Rolle spielen, zum Beispiel Fettleibigkeit, Unfälle und Gewalt, weit hinten. Allerdings auch Deutschland ist im letzten Drittel zu finden. Am Abend beginnen die 23. Handball-Weltmeisterschaften. Gastgeber Spanien spielt zum Auftakt gegen Algerien. Die Fans der deutschen Mannschaft dürfen ab morgen mitzittern. Deutschland trifft im ersten von 5 Gruppenspielen dann auf Brasilien. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Link Klar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Link Klar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Hallo Autofahrer, die Autobahnen sind frei, die Straßen an sich auch. Nur 2 Gefahrenmeldungen haben wir. Einmal Vorsicht im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, insbesondere im Raum Bad Krozingen, bittet die Polizei, keine Anhalter mitzunehmen. Da ist offenbar ein Familiendrama passiert. Wir gehen dem Ganzen auf den Grund, informieren Sie entsprechend. Vorsicht auch im Landkreis Rastatt auf der Landesstraße zwischen Sinsheim-Halberstung und Sinsheim-Leiberstung sind Pferde auf der Fahrbahn. Geblitzt wird auf der B33 am Ortsausgang Hornberg Richtung Gutach in Höhe Gasthaus Sternen, dann Baden-Baden stadtauswärts Richtung Gaggenau-Seelbach und Heiligenzell am Ortsausgang Richtung Lahr. Ich bin Volker Frank, Ihnen einen guten Start ins Wochenende und jetzt ist Charlie Time. Guten Abend, wir wollten Sie wissen lassen, dass Sie die folgende Sendung beunruhigen könnte. Die Sendung ist schockierend und nicht zuletzt angsteinflößend. Sie wurden gewarnt. Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Back to the beginning we go. So we back in the club, it's our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done, I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Baby, tonight, the day they gonna fall in love again. Yeah, baby, tonight, the day they gonna fall in love again. So dance, dance like it's the last, last night of your life. She's right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up, when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body, swear I've seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, tonight, the days ain't gonna baby, tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah, baby, tonight, the DJ got us falling in love again. Nope. Speed got something going on in my pants. It's like I'm stuck in a trance, and I better take advantage. Who knows when I get another chance? Yeah. I feel like breaking two. Electric boogaloo. You play Kelly, I be ozone. Trappy, laugh, it's high cool. Now I know how to get down on the floor. Experiencing moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Come over here and take a closer look. Werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Oh yeah! Ladies and gentlemen! Ein klarer Fall für die Werbung. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten nennt man gerade. Und die zuverlässigste Verbindung zwischen A und B nennt man Taxi Novak. Wir bringen alles und jeden ans Ziel. Egal ob Einzelfahrt, Kuriertransport oder Gruppen- und Vereinsausflüge mit bis zu 20 Personen. Taxi Novak. Mit uns sicher ans Ziel. Telefon Offenburg 73 073. Taxi Novak. Mit den Urbits unterwegs. Bei den Tank- und Rasthöfen Malberg West und Ost können Sie mit Ihren Urbits tanken, schlemmen, einkaufen und vieles mehr an einem Ort bei einem Stopp. Cityräder, Mountainbikes und sportliches Fahrradzubehör erhalten Sie bei Linkrad Quadrat in Gengenbach. Alle Urbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-ortenau.de. Frohe Weihnachten, mein Junge. Hier, alles für dich. Ein Küchen... Und eine Rosa und ein Totschicker. Danke. Du hast das Zeug zum Reichwerden.

just wanna see. You shake it up, now you home with me. Mal Freitagabend. Da geht's wieder rund hier. Hallo Erl. Schon früh dran heute, ha? Wo ist die Vergnügungsabteilung? für dich ist sie geschlossen. Hallo Peggy und Rest der Bandi-Familie. Habt ihr eure Raumsprays dabei? Ja, Mom. Euren eigenen Toilettensitz? Ja, Mom. Flo und Wanzenspray? Naja, dann seid ihr bereit. Genau. All music, all music, all the time. Mit dir auf einer Welle. Diese nicht das Beste drauf. Okay, zurück zu meinem Tagesablauf. Ich bin auch tagelang blau. Komm dann zurück in meine Wohnung, bekomm Panik und Lauf. Ich such seit Jahren eine Frau, doch keine da, die mich braucht. Geh auf die Stage, laber Quatsch und krieg dafür Applaus. Yeah, yeah, ich bin nicht bei Raven TV und mach seit Jahren ein Album, doch keiner wartet darauf. Hab den Vertrag nur geklaut, aber sag es ja nicht dem Haus. Ich hab den Vorschuss leider noch am selben Abend verraucht. Ja, ich weiß, es könnte wirklich immer schlimmer sein. Doch ich nehm Probleme und sperr sie in mein Zimmer ein. Egal was heute geht, ich denk nicht nach, ich bin dabei. Denn ich höre eine Stimme und ich schrei. Diese Welt ist geil, denn ich hab alles, was ich brauch. Und nein, ich will hier nie wieder raus. Solange ich hier bin, mach ich das Beste drauf. Diese Welt. Ja, da ist wieder mal alles drin. Crow, Bingo Players, DJ Antoine. Tja, 19.25 Uhr am Freitag. Hier geht's jetzt los. All day, every day. Oh yeah. Der Wahnsinn! Extra geil! Da bin ich anderer Meinung! Aua! Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. In the club, hard rock. Looking for your girl, she on my jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. I've been waiting for the phone to ring. I check constantly, but it was all a dream. I never thought you could be so mean. Tired of the way you're so it's time to come clean, clean, clean.

das gerade erinnern, hä? Ich glaube aber nur wegen dem Slang hier. The Party and Bullshit. The Party and Bullshit. Hallo Nachtschwimmer. 19.05, 19.36. Wer sich noch zugeschaltet hat, willkommen. Kann's auch bei Charlie's mit Haus anders sein. Das wird ein Spezial-Mashup-Remix. Und hier geht's. It's mega Wochenende. Introducing. The experiment is complete. This is here now. You're in the mix with DJ. The music that defined a generation. Einfach näher dran. Experiment. Perfecto. Han pasado el control. Die doofe Witzecke. Frau Minze möchte sich einer Schönheitsoperation unterziehen. Sie sucht einen Spezialisten auf und erkundigt sich nach dem Preis. Ja, der meint rund 4.000 bis 5.000 Euro, sagt dieser. Oh, stöhnt Frau Minze. Ja, gibt es da keine billigere Möglichkeit? Doch, sagt er, einen Hut mit Schleier. Ja, makaber. Okay. Okay, eine etwas ältere Frau wurde wegen Ladendiebstahls verhaftet. Als sie vor dem Richter trat, fragte dieser sie, was haben Sie gestohlen? Sie antwortet, eine Dose Pfirsiche. Darauf der Richter, wie viele Pfirsiche waren in der Dose? Ja, die Frau sagt, 6 Stück. Da sagte der Richter, gut, ich werde Sie 6 Tage mit 6 Tagen Gefängnis bestrafen. Bevor der Richter das Urteil rechtskräftig verkünden konnte, meldet sich der Ehemann zu Wort und sagt, hey, sie hat außerdem eine Dose Erbsen gestohlen. Ja. Der wollte sie loshaben, ne? Yeah. Ja. Ja, danke schön. Ja, Radio Chaos, ganz klar. Wir lachen nicht mehr aus. So, ich sage jetzt nur Genesis und Rammstein. Zeit bleibt uns noch? Noch 12 Sekunden. 11, 10. Worf, verstärken Sie den Defensivschirm. Nice, Sir. Sie können sich auch noch was zu trinken holen, aufs Klo gehen oder sich auf dem Dachboden aufhängen. Bis gleich. Also, dranbleiben. Fahrzeugkontrolle. Ihre Papiere, bitte. Ich kann nicht. Jetzt werden Sie es gar nicht mehr loslassen wollen. Das sportliche Kompaktlenkrad im neuen Peugeot 208. Schon ab 99 Euro im Monat. Und dazu gibt es 1.000 Euro bar auf die Hand für alle sofort verfügbaren Modelle. Noch bis 31.01. bei allen teilnehmenden Händlern. Leute. Kult-DJ Heinz Ketchup, Partyband Tom und Andy und Backslash Events präsentieren Die Fete. Magst du die Kult-Hits der 80er und 90er? Feierst du gerne in tollem Ambiente? Möchtest du Gleichgesinnte treffen? Dann komm am 23. Februar in die Festhalle Offenburg-Weiher. Die Fete. Weitere Infos im Facebook oder unter www.tomundandy.de. Cool. Hitradio Ohr präsentiert. King of Calypso. Samstag, 19. Januar. Die Harry Belafonte Story. Seine Songs, sein Leben. Das Musical mit Ron Williams in der Hauptrolle. Samstag, 19. Januar ab 20 Uhr in der Stadthalle Lahr. Die Harry Belafonte Story. Das Musical. Karten ab sofort unter www.ortenaukultur.de oder im Kulturbüro Lahr. Meine Möbel kaufe ich nur beim Fachmann. Und genau deshalb ist Möbel Seifert in Achern meine erste Adresse. Denn bei Möbel Seifert finde ich neue Wohnideen und eine phänomenale Auswahl an Möbeln und Küchen für ein noch schöneres Zuhause. Von klassisch bis modern. Design- und Komfortmöbel. Dazu gibt's beste fachkompetente Beratung. Ihr Fachgeschäft mitten in der Möbelstadt Achern. Möbel Seifert am Adlerplatz. Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Die Big City Beats jeden Samstag ab 20 Uhr. Exklusiv auf Hitradio Ohr. Die größten DJs der Welt. Hey guys, this is Avicii and you're listening to the Big City Beats. This is Pellegrin on Big City Beats. Erlebe nur auf Hitradio Ohr. Big City Beats. Samstag, 20 Uhr, exklusiv mit David Guetta. Mehr auf Hitradio Ohr oder auf bigcitybeats.de. Big City Beats. Fang an zu leben. Voulez-vous Beasten Gaudi? Aber natürlich! Am 26. Januar geht's zur traditionellen Hitradio Ohr Pistengaudi Tagesfahrt nach Lattenau in die Vogesen. Jetzt anmelden und mitwedeln. Für nur 49,50 Euro sind Fahrt im Reisebus, Frühstück, Skipass, Après-Ski und weitere Überraschungen inklusive. Die Hitradio Ohr Pistengaudi am 26. Januar in Lattenau. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's wieder rund im Codex nach Schwemme. Da ist wieder Vollparty. Und zwar heute Captain Morgan Party und Abi Party vom Windig Gymnasium in Bühl. Bis 24 Uhr Captain Cola nur 1,50 und die Captain Morgan Promotion ist hier mit dem Original Captain. Genau, heute Einlass ab 22 Uhr wie immer. Da, da, da, da, ja. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Single Party. Für alle Ladies 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Single Aktionen, lustiges Briefe schreiben, Single Armbänder. Ihr kennt das ja schon. Und Vorschau heute in einer Woche. Facebook Dankeschön Party. Codex hat Dankeschön für 7500 Klicks. Alle Fans auf Facebook bekommen 20 Euro Freiverzehr. Gutschein downloaden. Bis 24 Uhr begrenzt aber. Yeah! Codex Club in Aachen. Wow! Und Samstag, 19. Januar, Durstlöscher, die zweite Durstlöscher-Party. Jede Menge Gigs und DJs, schaut mal auf die Seite. Der Wahnsinn, Future Tracks und so weiter. Und nach meiner Sendung, nach 23 Uhr, kommt wieder die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Das ist klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Und ich sage nochmal, hallo Nachtschwärmer. Heute gibt's wieder Charlie Pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien, Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll, denn Charlie weiß, was er will. Ja, ganz allein. Ladies and gentlemen, are you ready for the first sensation DJ 2011? Make some noise! Yeah! Are you ready? DJ Russell! Once upon a time, not so long ago, Tommy used to work on the docks. Union been on strike, he's down on his luck, it's tough. So tough. Gina works the diner all day, working for her man. She brings home her pay for love. For love. She says we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's a lot for love. Perry, I'm Bon Jovi.

21:01, vielleicht kurz die Blitzermeldungen. Ich hoffe, die sind noch aktuell. B33 Ortsausgang Hornberg Richtung Gutach auf Höhe Gasthaus Sternen. Und Baden-Baden Stadt auswärts Richtung Gaggenau Seelbach. Und Heiligenzell Ortsausgang Richtung Laar. Super, so ein kleines 80er Special. Ha? Hallo Nachtschwärmer. Ihr kennt ja Oliver Kalkofe. Der zieht da über die Fernsehsendungen her und da habe ich was nachzuholen vom Volksmusikfest. Weihnachtliche Volksmusikfest, ja. Der Kalkinator holt aus. Da kennt er nix, der verrückte Hund. Vom Rundumschlag, hier gibt's auf die Fresse. Aha. Bis auch die letzte Gehirnzelle den Geist aufgibt. Also, ich hab keinen Bock mehr. Bist du erwachsen oder noch klein? Das dürfte doch heute Abend gar nicht wichtig sein. Zusammenhält, das sind der Kitsch, Verlogenheit und ganz viel Geld. Ja, meine Damen und Herren, jetzt kann für mich Weihnachten werden. Denn das große Funzelfest der Volksverblödung gibt einem ein so ehrliches Gefühl geheuchelter Süße, dass man vom Zuhören Diabetes bekommen könnte. Ja, fast so schön, als würde man sich die Stange der Zuckerwattemaschine auf Stufe 3 in den eigenen Hintern rammen. Und ich sage Ihnen, wem nicht spätestens jetzt so weihnachtlich warm im Schlüpfer wird, dass ihm der Schmalz in die Socken suppt, der ist in meinen Augen nichts als ein unsensibles, kaltherziges, blödes Arschloch. Lassen Sie uns die Kerze der Schleimscheißerei entzünden und in vorgetäuschter Eintracht an den nächsten Vollidioten reichen, auf dass der sich das verlogene Maul daran verbrennen möge. In diesem Sinne und gehe mich jetzt übergeben. Das ist Oliver Kalkofe. Humor ist, wenn man trotzdem säuft. A Gaudi muss sein. A Gaudi muss sein. My baby, baby, bala, bala. Ja, Gaudi muss sein. Der Power ins Wochenende. Kali und die Kanten.

Say, kids, what time is it? Der Wahnsinn, der unbeschreibliche Wahnsinn. Turn the beat back. Weg mit der Langeweile. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Cool. The hottest remix and party break DJs from this Germany. DJ Play Out. Busy Corporation, baby. Oh, yeah. Check this out. Check this out. Check this out. Ja, 20:30 Uhr am Freitagabend. Al, Schuhverkäufer, was gibt's? Was drängst du dich da wieder vor, hä? Charlie! Was denn? Ich hab's geschafft! Was denn? Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Ja, super! Partytime! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! Ach, bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach, vergiss es! Ja, und das ist ein besonderer Wunsch, den hatte ich in Silvester schon mal laufen lassen. Und zwar Matthias, Ellen, Jörg, Dirk und Philipp haben sich das gewünscht. Die Flippers Spezial. Dieses Märchen lässt mich nicht los und wird die Zeit. hasta la vista, María Teresa. Hasta la vista, ein Abschied für zwei. Hasta la vista, María Teresa. Ein mexikanischer Traum. Ja, ein bisschen verspätet, aber immerhin. Mona Lisa, so wunderschön. Schild an einer Lara-Bäckerei. Ab 15 Uhr warme Berliner. Kommt einer rein und fragt, hey, sind die Jungs auch pünktlich? Ein Mann steht halb betrunken von einer ganz bös durchzechten und durchgehurten Nacht vor dem Spiegel. Es ist schon Mittag und er hat einen riesen Kater. Als sich die Nebelschwaden lichten und er wieder einigermaßen klar sieht, merkt er, dass aus seinem Mundwinkel ein weißer Faden hängt. Erschrocken stammelt er vor sich hin. Lieber Gott, lass es einen Teebeutel sein. einen Teebeutel. Ich glaube, das ist was anderes. Ja, hier ist eine Bügelfalte. Ja, wir haben Faschingszeit, Fasenszeit, Nachtschwimmen, da ist alles erlaubt. Auch Flippers. Ja, ja, ja. Hurricanes, we don't care, we're still be off the chain. We make a stand, never give up, no money can't stop. Let's rock and drop, so move to the top, that's how we roll. Don't mind, just keep on go. If the world would end tomorrow, listen to the song that changed sorrow into joy, the breaking point. I wanna hear you make some noise. Tonight is the night to feel free. Yeah, what's gonna happen? We will be positive and full of energy. 2012, just follow me. Oh. If the world we'll be right back. don't care tonight. We make a stand. Mike and Day, super! Hier ist der Freitag, hier ist der Freitag. Ja, Don Omar und Madonna. Das ist auch mal was Neues, ha? Ja, wir haben 20.42 Uhr am Freitagabend. Nachtschwimmer, wir müssen jetzt ganz kurz in die Werbung. Bitte bleibt dabei. Es geht gleich wieder weiter. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann eben nicht alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Achtung, jetzt wird's närrisch. Hitradio Ohr und der Fanfarenzug Fürst Bismarck feiern die närrische Uffhofener Freskas. Das Original. Feiern Sie mit am Samstag, 19. Januar von 10 bis 18 Uhr an der Konrad-Adenauer-Schule in Uffhofen. Narrenzünfte, Musikgruppen und Hitradio Ohr-DJ Simon Jägersberger drehen das Stimmungsbarometer auf 100%. Die Uffhofener Freskas. Samstag, 19. Januar. Viel Spaß wünschen Camping und Caravaning Schneider. Ihr Bürstner Fachhändler in der Region und MS Scooter, Ihr Rollerfachgeschäft in Offenburg. Jetzt mit neuen Räumlichkeiten in der Wilhelm-Röntgen-Straße. Wo gibt's die schönsten Trauringe zum besten Preis? Klar, bei 123gold.de. Und wo gibt's jetzt zusätzlich 10% Hausmesserrabatt? Auch bei 123gold.de. Gestalten Sie mit uns Ihre individuellen Traumringe in Offenburg, Steinstraße 6. www.123gold.de. 123gold.de. Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1. Leute. Kult-DJ Heinz Ketchup, Partyband Tom und Andy und Backslash Events präsentieren Die Fete. Magst du die Kult-Hits der 80er und 90er? Feierst du gerne in tollem Ambiente? Möchtest du Gleichgesinnte treffen? Dann komm am 23. Februar in die Festhalle Offenburg-Weiher. Die Fete. Weitere Infos im Facebook oder unter www.tomundandy.de. Cool. Autokauf ist Vertrauenssache. Das Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck steht seit über 40 Jahren für Kompetenz und Vertrauen. Nutzen Sie den Service unserer Werkstatt für alle Fabrikate. Unsere Autovermietung mit unschlagbaren Angeboten. Zum Beispiel einen Mercedes Sprinter, 9-Sitzer inklusive Vollkaskoversicherung und 700 Kilometer Fahrleistung für unglaubliche 170 Euro. Oder bei Bedarf unseren 24-Stunden Abschleppservice. Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck. Rundum gut versorgt. Okay, Sie würden gerne Ihr Bad sanieren, wissen aber nicht mit wem? Schmidt, Badwasserwärme. Sie hätten gerne eine bessere Wasserqualität und dabei einen sparsameren Wasserverbrauch? Schmidt, Badwasserwärme. Und natürlich machen Sie sich Gedanken über den Klimaschutz und Ihren eigenen Energieverbrauch? Schmidt, Badwasserwärme. Wenn Sie also Fragen zu Bad, Wasser oder Wärme haben, dann zu Schmidt. Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Connection complete. Heute geht's wieder ab nach Schwemmer. Einlass 22 Uhr. Und zwar ist heute Doppelparty sozusagen. Captain Morgan Party und die Abi-Party vom Windeck Gymnasium aus Bühl. Bis 24 Uhr Captain Cola nur 1,50. Und eine riesengroße Captain Morgan Promotion Action mit dem Original Kapitän. Ja! Das ist heute Freitag im Codex. Morgen Samstag Single Party, die Kinderjahr. Für alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Da gibt es wieder Frauenüberschuss. Single Aktionen, lustiges Briefe schreiben, Single Armbänder. Ist abgekannt. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche, das darf ich schon mal als Vorschau bekannt geben, ist die große Facebook-Party im Codex. Codex sagt Danke für 7500 gefällt mir Klicks. Alle Fans, die bei Facebook registriert sind und im Codex, müssen was ausdrucken, den Gutschein, und bekommen 20 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Also heute in einer Woche, Nachtschwärmer. Das kann man doch so mitnehmen im Vorbeilaufen. Genau. Codex Club in Aachen. Und Samstag, 19. Januar, die zweite Durstlöscher-Party. Durstlöscher-Party. Jede Menge DJs, schaut auf die Internetseite codex-club.de. Da geht's voll ab.

Wahnsinn, ne? Queen, Rage Against the Machine und so weiter. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Ein Lied, das euch gefällt. Hitradio Ohr. Also nur dran. Vor 22 Uhr. Stepping out from a backdrop poster. Kylie Minogue und Visage. Ah, diese Woche kam ja wieder eine neue Folge von Two and a Half Men. Also, meine Beurteilung, mein Daumen geht nach unten. Es fehlt einfach der Charlie Harper. Und das wird er nicht ganz vergessen, habe ich ja eine kleine Episode. Heute Abend sagst du? Oh Gott. Hey Alan, wie willst du deine Eier? Eine Sekunde. Stephanie will mit mir ausgehen, aber ich habe schon ein Date mit Katie. Was mache ich jetzt bloß? Also Rührei. Wow. Nur du wirkst schwul, während du es mit zwei Frauen tragst. Schon wieder blau? Ja. Euer Problem mit den Frauen und dem Alkohol ist, dass ihr mich seht und denkt, es wäre leicht. Aber ihr seht nicht, wie viel harte Arbeit und Hingabe dafür nötig waren, um aus mir den leichtlebigen, betrunkenen Weiberhelden zu machen, der ich jetzt bin. So ist es. Das Leben am Rande der Katastrophe. Action ist Freitagabend. Freihaus. Es ist hoffnungslos. Wem es da nicht gruselt, der ist schon lange tot. Ja, das ist Nachtschwärmer Spezial. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Ich habe noch einen kleinen Nachschlag von meinem Freund und Jingle-Produzenten Charlie Harper. Okay, bitteschön. Warum bin ich in deinem Bett aufgewacht? Säuferkoma. Ja, ja.

Yeah, Axler von Usher. Um 21.10 Uhr. Oh, ich bin wieder in richtigen Diskussionen verwickelt mit meinem Freund und größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ich glaube, er hat irgendwie wieder ein paar Sixpacks geholt, weil er ist wieder auf einmal so mutig. Ja. Eigentlich interessiert es mich nur wegen deiner Tochter. Ne? Gibst du, du willst nur was von meiner Tochter, um von meinem Geld zu leben, wie meine nichtsnutzige Frau. Duftbacken, aufgepasst! Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam, dam. Ja, hier geht's voll in die Fasnachtszeit nach Schwärmer. Heute ist mehr oder weniger der Beginn oder der richtige Beginn. Überall geht's ab. Ein affengeiles Programm. Hi! Oh shit! Hallo Max und nix wie ab. Super geil, er greift wieder hier rein. Ich lass gut sein, Al. Komm. Warum moderierst du nicht eine Gameshow? Und wir nennen die Show Dieser Idiot Al. Ah, das besprechen wir noch. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Make us one, let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright, 'cause tonight we can fly, so we keep living, 'cause it feels right, and it's so nice. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. Consider the best. I consider mediocre. Yeah. I want my bank accounts like Carlos Slims or at least a mini Oprah. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world. I've been there. I'm like global warming. They think I just started heating things up, but I've been here. I can travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias in translation. Enrique Church's confessional. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. So no te preocupes, baby, for real. Because you gon' like how it feels. 'Cause I like how it feels. Enrique Iglesias on Pitbull. Und ich ziehe mich kurz in die Werbung zurück. Ist der Gaga? Ich habe die Werbung satt. So, es kann weitergehen. Werbung. Hit Radio Ohr präsentiert Hebe und Ribbe. Das erste Narrentreffen rechts und links der Kinzig. Am Samstag die Jubiläumsnacht der Vira Frösch zu ihrem 33. Geburtstag.

Und heute in einer Woche, gefällt mir Party. Die Facebook gefällt mir Party. Codex sagt Dankeschön. Für 7500 gefällt mir Klicks. Und wenn ihr was ausdruckt, bekommt ihr 20 Euro. Mehr Infos unter codex-club.de. Bekommt ihr 20 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Das muss man sich merken. Heute in einer Woche. Und morgen in einer Woche, am Samstag 19., da ist die zweite Durstlöscher-Party im Codex. Einlass 22 Uhr. Geht bitte auf die Seite vom Codex, codex-club.de. Da kriegt ihr alles Nähere mit, ganz klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub ich bin. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial, abnormal. So ist nur Charlie 2000. Weißer One Big Gang, Silla Langside, Skrillex, dämpfe nur! Und schließe die Augen, voll diese Fragen. Weil es schwer ist, die Zweifel auf den Schultern zu tragen. Also schließe ich die Augen. Dinge kommen, Dinge gehen, und man ist was zu glauben. Kopf und Wolken, Kopf und Sand, das ist wert, es zu lieben. Geflogen, sind so oft versandt. Dieses Leben zu leben. Mann im Spiegel, Hass oder Liebe. Ich dachte, er ist Gangnam Style. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, weil ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib nen Text. Und kein Plan, wohin der ist jetzt. Was fett, oh yeah. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, weil ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib nen Text. Und kein Plan, wohin der ist jetzt. Was fett, oh yeah. Ich spring in die Pikeys, Vikeys, yeah. Rip in die Nikes, Vikeys, huh? Bring dich yeah. Zurück in die 90s. Ich bin nicht verrückt, doch ein Hypebeast. Like dies, like das, like alles. Kein Beef, kein G, kein Weed, kein Feed, kein G, kein Weed, kein Feed, kein Feed, kein Beat. Oh yeah. Dead Banger, bitte mach die Tracks länger. Doch ich mach, was ich will, außer dass du Rap ändern. Schmeckt lecker, bin kein Jet-Setter. Doch meine Tracks gehen um die Welt, Blackpacker. Und deine Freundin heißt Eckart. Will ja nicht meckern, doch sie sitzt auf meinem Sweater. Und sie schluckt nach ihrem Doppelwopper nochmal locker 23 Kühe und ein halbes Dutzend Drecker. Aber so viel heiß wie deine Olle, das ist fair, in Ordnung. Denn man kann sie rollen, wie das Air, yeah. Und meine Chick ist scharf, wie das S. Ja genau, sie ist scharf, wie ein Mexikaner. Lieblingsfilm, sie will mich wiedersehen. Doch ich brauch nicht viel im Leben, außer dass ich Dream empfehle. Und meine Snapbacks, Back oder Backpacks. Jede Zeit ist fett und connect, will check back. Ich denk zurück, als das Rapping begann. Damals war meine Held Max, der Mund lang. Ich selber mit den Tracks übers Land bin, egal wo ich komm, schon bekannt. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib nen Text. Nur kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett, oh yeah. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib nen Text. Nur kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett, oh yeah. Ich bin am Grund, der Legend ist dran. Wir gehen mit hart, wir gehen mit strong. Wir gehen mit Prof, wir gehen mit lang. Wir gehen mit fight, dann never yet wrong. Sieht an die Vitri, die Alter, die Wackel, die Digga, die Gruppe, die Vater, die Wackel, die Besser, viel Wackel, am Alter, war Nackel. Ich bin am Grund, Gangnam Style. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib nen Text. Und kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett, oh yeah. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib nen Text. Und kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett, oh yeah. Oh yeah, yippie-yeah. Sollte alles klappen, bin ich bald Milliardär. Haha, war ein Witz, ich mein Millionär. Und was ich damit meine, meine Taschen sind leer. Ist okay, man, ich brauch kein Cash. Brauch keine Villa am Meer und auch kein Vans. Brauch keine eigene Band, brauch keine Brand. Alles, was ich von euch will, ist ein oh yeah. Du sagst, die Beats sind kalt, also steckst sie in den Fall. Schieß hier rein, nimm dir zwei Minuten Zeit. Atme kurz tief ein und du merkst, du bist kein. Mehr von dem Scheiß, also lehn dich zurück. Mach das Fenster auf, take rein, auf, nimm Gänse auf. Ja, yeah, super, Crow, meine Zeit on Gangnam Style. Meine Zeit ist jetzt, egal. 21:24 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Wohin doch bis jetzt? Was geht hier vor? Wir lassen die Sau raus. In ihrem 50er Fond.

brauch dich so sehr. Ich habe Sehnsucht, ich verzehr mich nach dir. Ja, Marius Westernhagen Spezial. Ich brauch dich so sehr. Okay, dann schauen wir mal. Herr Meier besucht seinen Hausarzt und ist verlegen. Da ist was Dummes passiert, Herr Doktor. Mein Sohn hat auf einer Party mit einem Mädchen geschlafen und die hat ihm eine blöde Krankheit angedreht. Dann schicken Sie Ihren Sohn doch mal zu mir, meint der Arzt. Ja, mache ich. Aber die Geschichte geht noch weiter. Mein Sohn hat auch unser Dienstmädchen angesteckt. Und mit der habe ich auch geschlafen. Meint der Arzt, dann werde ich jetzt erstmal Sie untersuchen. Aber ich bin mir so gut wie sicher, dass auch Sie sich angesteckt haben. Ja, glaube ich auch, meint er. Aber es ist noch nicht zu Ende. Ich habe natürlich ahnungslos, wie ich war, auch mit meiner Frau geschlafen. Oh, sagt der Arzt. Verdammt, jetzt sind wir alle angesteckt. Ja, genau. So, hä? Aber nein, ja, wir haben noch einen. Der Flugkapitän macht eine Durchsage und vergisst aber das Mikrofon auszuschalten und sagt seinen Kollegen, jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee und dann kann mir die Stewardess einblasen. Die Fluggäste hören natürlich alles mit. Die Stewardess rennt Richtung Cockpit. Da sagt eine ältere Dame, sie brauchen sich nicht zu beeilen. Er wollte doch erst einen Kaffee trinken. Yes. Ja. Das ist so schön. Nee, was ist das schön? Gotta believe there's something. Garcia, der Altmeister des Freestyle, Stevie B und Tony Garcia. Ich muss dir das auch mal erklären. Du hast ja von Fasnacht oder Fasching keine Ahnung. Okay. Weil du ja die größte Spaßbremse aller Zeiten bist, oder Al? Dann machen wir jetzt ein bisschen Werbung hier. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Al, noch lache ich, noch, aber... Hey, Nachtschwärmer, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Jetzt reicht's. Champions tonight. We are the champions tonight.

bis 24 Uhr. Ja, und Captain Morgan Promotion, eine Riesen-Promotion mit dem Original-Kapitän. Großer Club DJ Matrix, DJ Rocker und kleiner Club Black Forest. 80er, 90er Rock-Pop-Charts. Dieter Jürgens und Dani Malle. Da, da, da, da. Codex Club in der. Ja, das geht ab morgen, Samstag. Single Party. Die beliebte Single Party. Yeah. Ladies, 10 Euro frei Verzehr bis 24 Uhr. Ja, yeah. Der totalen Frauenüberschuss da. Aber so soll es auch sein. Hey! Lustiges Briefe schreiben, Single-Armbänder und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid. Codex Club in Aachen. Genau, und heute in einer Woche ist die Codex Facebook Dankeschön Party. Codex sagt Danke für 7500 gefällt mir Klicks und alle bekommen 20 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr, die sich von Codex was runterladen bzw. ausdrucken. Geht auf die codex-club.de, da wird's. Da seht ihr es dann. Und dann Samstag, 19. als Vorschau, also morgen in einer Woche, die zweite Durstlöscher-Party im Codex. Ja, Durstlöscher-Party. Und nach meiner Sendung, kurz nach 23 Uhr, geht's ja los mit der Live-Übertragung direkt aus dem Club. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Außer Rand und Band. Licht aus. Spot an. Da kommen ja schöne Vorschläge, Musikvorschläge per Internet. Der Toni Schlack schlägt vor mit neuer Deutsche Welle. Aber klar. Und das ist Jasper Fox, ein Pseudonym von U96-Macher Alex Christensen. Und das ist ein Spezial-Nachtschwärmer-Remix, ganz klar. war spitzenmäßig, ja? Super! Dankeschön! Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. In einem unbekannten Land war eine Biene sehr bekannt. Und diese Biene, die ich meine, hört den neuen deutschen Wellemix. Der ist gut. Das ist das Beste draus, was die Natur zu bieten hat. Viele Vitamine für jede heiße Biene. Damit kommst du gar nicht mehr von der Tanzfläche, sei denn du kannst fliegen. Ich bin entzückt, ich bin entzückt, ich bin entzückt. Jetzt geht's los, ich hab fertig. Türen schließen, es geht los. Ich Deutsche Welle Spezial. Die sich streiten. Deutsche Welle Spezial. Wahnsinn, Nachtschirmer. Das war jetzt mal Deutsche Welle Spezial. Und das waren alles Künstler, die sind nun in den ersten 10 in der damaligen Hitparade gewesen. Mit Sicherheit. Aber ich könnte gerade so weitermachen. Aber nein, das reicht jetzt. Nächstes Mal noch mehr, okay? Auf geht's hier, Nachtschwärmer Spezial! Reaction.

she on my jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. I've been waiting for the phone to ring. I check constantly, but it was all a dream. I never thought you could be so mean. Tired of the waiting, so it's time to come clean, clean, clean. Ja, 22.22 Uhr am Freitagabend. Geht's euch gut, soweit Nachtschwimmer? Hoffentlich. Ja, ich hatte ja schon vor ein, zwei Stunden schon mal über Tunde Hoffmann hier was gesagt. Mir gefällt die Serie mit dem neuen Hauptdarsteller überhaupt nicht. Und jetzt habe ich rausgesehen, der Bertha, der Putzfrau auch nicht. Charlie war der beste Arbeitgeber, den ich je hatte. Wenn ich einen freien Tag wollte... Klar, Bertha, kein Problem. Und wenn ich ein paar Scheine extra brauchte, klar, Bertha, kein Problem. Und das Einzige, was er dafür verlangte, waren frische Laken oder dass ich eine seiner vollgekotzten Cracknutten vor den Gartenschlauch stellte. Genau, so ist es. Yeah. Ja, Born to be Wild. Ah, ich muss deshalb lachen, mein Freund. Charlie Harper hat noch was auf dem Herzen. Ich habe einen Ausschlag auf meinem Privatgelände. Privat? Wenn Sie noch mehr Verkehr da unten hätten, müssten Sie Ampeln aufstellen. Das ist ja Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger. Komischer. Noch lauter. Das ist doch echt beknackt. Dennoch irgendwie cool. Das gibt's nur bei Radio Ohr. Ohne Rücksicht. Ohne Kompromisse. Also nur dran. Gut drin, gut dran, gut drauf. Levels told the red lights max. I'm trying to size up, you better wise up to the rap criminal. We're on the rise up, we're selling dope till we succeeded. Dope beats and lyrics, no beatless needed, but it's drug deal. I'm the big wheel, the dope I'm selling you, don't smoke your feel. Out on the dance floor, on my world tour, I'm selling dope in each and every record store. Übrigens, Nachtschwärmer, die Sendung kann man auch von mir nachträglich runterladen. über www.charlie2000.de. 2000 in Zahlen. Auch ältere Sendungen sind da vorhanden. Wenn ihr mich besuchen wollt auf Facebook, dann heißt es Charlie, Vorname und 2000 in Buchstaben, Nachname. Bitte besucht mich und klickt doch Gefällt mir an. Das würde mich echt freuen. Bin auch bei Wer kennt wen? Da heißt es dann Charlie und 2000 in Zahlen. Genau, um 22.31 Uhr. Erstmal der Bauern aus dem Bauernalmanach. Ein Tipp für die Bauern: Streichelt beim Melken der Bauer die Kuh? Gibt es hier einen Liter noch dazu? Hoffentlich ist es so. Folgendes: Mustafas Frau Aise bringt im Hinterhof den Müll herunter. Sie wirft den Müll in die Mülltonne und rutscht dabei. Und dabei rutscht ihr versehentlich der Hausschlüssel in die Mülltonne rein und ganz nach unten. Dann braucht sie den Schlüssel. Sie bückt sich also tief in die Mülltonne rein, um ihren Schlüssel zu suchen. Da kommt ein Jugoslawier um die Ecke, sieht es, geht zu Aise, schiebt ihren langen Rock hoch und nimmt sie von hinten. Als Mustafa, der Mann von Aise, das oben am Fenster sieht, reißt er das Fenster auf und ruft herunter: Ey, was suchst du wegen meine Frau? Der Jugoslawier lässt sich nicht stören, schaut hoch und ruft zurück: Hey, wieso du schmeißen weg? Ist er noch gut? Ist doch nur gut und nicht schweißen. Schmeißen weg. Danke, das reicht. Jetzt sind wir beginnt. Dankeschön. Dann. Sag mal, geht's noch? Also, der muss doch wohl total durchgeknallt sein. Der Typ hat amtlich einen an der Waffe. Ja, das war ein Witz. Ey. Ruhe. Don't stop till you get it.

Alle Fans vom Codex auf Facebook bekommen 20 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Die müssen sich da was runterladen, ausdrucken. Schaut auf die Codex-Club-Seite. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club. Und dann Samstag 19. also morgen in einer Woche, die Durstlöscher-Party. Die zweite Durstlöscher-Party. Alles klar. Alle Unklarheiten beseitigt. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Mami, erzähl mir noch eine gute Nachtgeschichte. Es war einmal ein alter Schweinehund. Oh nein, nicht schon wieder von Charlie. Hallo, hallo. Test, test, test. Meine Damen und Herren, in dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Typisch durchgeknallt. Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up. Absoluter Wahnsinn, schwärmen dieses Mashup hier mit Black Eyed Peas und CCR, Queen's Clearwater Revival. Und die sind also, das liegt 40 Jahre zurück, das ist der Wahnsinn. Super, 22.51 Uhr, meine Minuten verrennen hier. Und was, wie geht's bei Bandis? Hallo Bandis, hallo Bandis. Oh, da bahnt sich was an. Zufrieden, du Schwachkopf? Wir sind sauer auf dich, Al. Und du weißt, was das bedeutet. Oh nein, Peck, bitte keinen Sex, um Gottes Willen. Oh, Peck, ich sehe dich an, alles nur keinen Sex. Bitte verschone mich. Nein, nein, nein, nein, nein. Willst du dir nicht erst deine Zähnchen putzen? Vor dem Sex? Showtime! Let's get up! Jetzt geht die Party an! Gebassa, ja. Wir haben 22.54 Uhr gleich. Und ich bin immer dran bei Bandis. Also anscheinend findet jetzt das Geschehen im Schlafzimmer statt. Halt's Maul, Al. Du bist jetzt mein Spielzeug. Oh, dieser Horror. Oh, dieser Horror. Nein, nein, nein, Peg, nein, ich kann nicht mehr. Meine Knie sind blut überströmt, ich bin zermatscht, ich habe deine Fingernagelspuren am Arsch. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Nails done, makeup, girl, well, yes, and you're looking fine. Girl, from you know you washed up, and your body up, girl, go and bust the place and unwind. Pop champagne with your girlfriend, you know, nouveau, girl, let loose and unwind. Ladies, hands up, make a toast to the losers, call you a winning, girl, stop your shine. Now I'm a sign for the haters, girl, shoot game, pop on the flavors. Girl, you're my diamond, you make your own paper, sounds full of acres, all paint those skyscrapers. Girl, you do everything major, fall off of them, never fail ya. And you're not the day, come on the favors. Cause when the night is young, girls wanna have fun, yeah. Ja, allen ein schönes Wochenende, ganz klar. Are you ready? Dankeschön an alle Nachtschwärmer. Bis dann. Tschüss. Yeah! So, Herrschaften, die Show ist damit zu Ende. Hoffentlich was cool und erfrischend. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Tina Menzinger. Im Transplantationsskandal gibt es eine erste Festnahme. Es handelt sich um den früheren leitenden Transplantationsarzt der Göttinger Universitätsklinik. Der Arzt sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die Braunschweiger Staatsanwälte werfen ihm in einem Fall Körperverletzung mit Todesfolge und versuchten Totschlag in 9 Fällen vor. Der Mediziner soll Krankenakten manipuliert haben, damit seine Patienten schneller an ein Spenderorgan kamen. Nach Ansicht der Ermittler könnte das zulasten anderer Patienten gegangen sein. Der Arzt habe den möglichen Tod anderer Menschen zumindest billigend in Kauf genommen. Aus Göttingen, Jessica Müller. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück ist in der Wählergunst abgestürzt.